eine so lange Zeit. Ja, aber unendlich, unendlich wie die Ewigkeit. Meine Gedanken kreisen täglich nur um dich. Du verlorene Heimat, alles bist du für mich. Wolken und Vögel, die ihr einsam sieht, traget heim in die Heimat unser gemeinsames Lied. Einen Gruß ins schöne Schlesier Land, das verloren ist, wir fallen in Polen an. Doch einmal würde ich gern die Heimat Erde berührt, doch einmal im Wind der Vergangenheit spürt. Denn so lange die Sehnsucht unsterblich ist, man die alte Heimat niemals vergisst. Du alte Heimat, werde ich dich noch einmal sehen. Deine Felder, Wiesen und Wälder, deine Bäche, Berge und Seen. Man sagt, die Zeit hat Wunden, doch nein, das ist nicht wahr. Vorbeiziehen will ja, noch nach über 60 Jahren. Wir flohen zu Fuß, wir schlitten und wagen, verfolgt vom Hass. Verschunden, zerschlagen, wir lernten vieles, doch eines nicht. Wir lernten niemals das Wort Verzicht. Wir mieden den Tag, der gehörte dem Tod. Die Nacht bot Schutz bis zum Morgenrot. So manches Kind, welches auf der Flucht hat geboren, tapfer hungert, erfroren. Noch einmal würde ich gern die Heimat der Erde berühren. Der Vergangenheit stirbt, denn so lange die Sehnsucht unsterblich ist, an die alte Heimat niemals vergisst. Du alte Heimat, werde ich dich noch einmal sehen. Deine Felder, Wiesen und Wälder, deine Bäche, Berge und Seen. Man sagt, die Zeit hat Wunden, doch nein, das ist nicht wahr. Vorbeiziehen will er, noch nach über 60 Jahren. Wir flohen zu Fuß, wir schlitten und wagen, verfolgt vom Hass, verschunden, zerschlagen. Wir lernten vieles, doch eines nicht, wir lernten niemals das Wort Verzicht. Wir zogen übers Baltische Meer, der Tod setzte nach und fegte des Menschen leer. In den Kriegstagen und den Nachkriegsjahren, unsagbar schweres Leid und Trauer erfahren. Heimatlos, so bitter das Wort, vertrieben vom Heimathof, vertrieben. Leben ist heut von dort so grenzenlos weit. In der Eifel im Hunsrück, in Hessen am Main. Wir fanden uns wieder auf deutscher Erde, wie eine vom Sturm zerstreute Herde.